Rasterung. Die Kleinteiligkeit der Dinge ergibt sich von sich aus beim Werk. Nach ihr brauchen wir nicht zu suchen. Was unserem Wesen entsprochen hat, das bringen wir in unseren Schriften an. Dann, wenn wir festgestellt haben, dass es etwas Gutes sein wird, haben wir es über die gesamte Kartei ausgerollt und die anderen Textwerke auf die gleiche Stufe gebracht. Damit haben wir einen Berg an Aufgaben für uns initiiert, der noch eine ganze Zeit lang zu beackern sein wird. Haben wir das erst einmal in ausreichendem Maß geschafft, lassen wir wieder davon ab. Wir würden nichts übertreiben wollen. Mitunter sind diese Stufen der Betätigung als Schichten der Bearbeitung anzusehen. Besteht das Werk auch sofort, wie es schon ist, haben wir es doch revidiert und plausibilisiert. Wir haben uns darauf besonnen, den eigenen Schriften den Hauch der Jugendzeit zu verleihen, die uns schon so viel bedeutet hat. Mit Sicherheit hat unsere heutige Sprache eine andere Ausdrucksfähigkeit als noch zuvor, aber ihre Färbung ist dieselbe geblieben. Da haben unsere Worte stets die gleiche, eindeutige Konnotation beibehalten. An ihr sind wir zu erkennen. Die Kenntlichmachung der eigenen Ansichten zu diesem Leben hat uns die Kraft dazu verliehen, besser auf uns einzugehen und etwas von wahrem Wert über dieses Dasein auszusagen. Das eigene Schriftgut hat so seine Aussagekraft erhalten. Dank ihr kommt in diesem Dasein etwas bei uns zum Tragen. Die Dinge, die wir in unseren Texten angesprochen haben, werden zunehmend besser begriffen. Wir haben somit unsere Ausdrucksfähigkeit verbessert und mit dieser Fertigkeit auch sonst etwas erreicht. Wir erinnern uns an andere Zeiten. Da gab es Momente, zu denen man uns mit Worten verwirrt hat und auf uns einen starken, aber schlechten Einfluss ausgeübt hat. Wir sind auch heftig angegangen worden. Mitunter hat man uns angeschrien. Das sind schreckliche Momente gewesen. Sie haben zu Verzerrungen geführt. Das eigene Verhalten hat darunter gelitten, wie man mit uns umgegangen ist. Es gibt nur einen Weg, der zum Guten führt, aber es gibt eine Vielzahl von abwegigen Dingen, die sich ebenfalls ereignen können. Daran haben wir uns erinnert, sobald wir uns der eigenen Sache nicht mehr sicher gewesen sind. Den offensichtlichen Anfeindungen zu trotzen fällt leicht, aber das subtile Geschwader an fremdartigen Einflussnahmen abzuwehren, hat uns wenig Freude bereitet. Das zu tun ist unsere Pflicht. Wir haben sie auch aufrechterhalten. Immer wieder haben wir so dagesessen und sind dabei mit blitzartigen Eindrücken versehen, die uns ins Gedächtnis gerufen haben, was man uns schon angetan hat. Das haben wir im Gedächtnis bewahrt. Wir erachten es als erforderlich, dass man auch das Schlechte dieses Daseins in Erinnerung behält, da es ansonsten zu einer obsoleten Erfahrung verkommen wird. Falls das Wahre, Gute und Richtige in dieser Welt überhaupt existiert hat, hat auch alles einen gewissen Anteil davon zu eigen, auch wenn es fadenscheinig schlecht gewesen ist. Damit haben wir uns auf das eigene Dasein besinnt. Unsere Existenz ist nicht wahllos zustande gekommen. Was wir erfahren haben, das hat auch seinen durch uns selbst bestimmten Anteil. Auf ihn kommen wir irgendwann zu sprechen. Noch würde es nicht so weit sein.